NDR 3 Hörspiel. Liebe Hörspielfreunde, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unserer Sendereihe Die Expansion des Klangs. Heute laden wir Sie ein zu einem faszinierenden Klangabenteuer, der Horatia und Roman Dogs, eine Hörcollage von Heiner Goebbels, nach Texten von Titus Livius, Pierre Corneille, William Faulkner und Heiner Müller. Der Stoff ist uralt, von Livius überliefert, in zahlreichen Stücken und Opern bearbeitet und immer noch hochaktuell. Es geht um die Ambivalenz von Sieg und Mord. Die Situation: Zwei Nachbarstädte liegen im Bürgerkrieg, der von zwei Männern stellvertretend geführt werden soll. Der Horatier besiegt für Rom den Curatier aus Alba, der mit seiner Schwester verlobt ist. Als diese vom Tod ihres Verlobten erfährt und in Tränen ausbricht, ermordet der Bruder sie. Rom muss sich entscheiden, soll es den Mörder richten oder den Sieger ehren? In dem Hörstück Der Horatier heißt es: Wenn der Mörder gerichtet wird, wird der Sieger gerichtet. Wenn der Sieger geehrt wird, wird der Mörder geehrt. Wenn das eine nicht getan werden kann ohne das andere, das es ungetan macht, weil der Sieger Mörder und der Mörder Sieger ist, ein Mann, unteilbar, sollen wir also von beidem keines tun, sodass da ein Sieg ist, aber kein Sieger, sodass da ein Mord ist, aber kein Mörder, sondern der Sieger Mörder heißt niemand? Heiner Goebbels musikalisiert in seiner Collage die Erzählvariante in 5 Sprachen, vom Opernrezitativ bis zum Rap. Der Horatier betont die heroischen Varianten und zugleich die Sichtweise der Schwester. Die Ambivalenz von Sieg und Mord spitzt sich zu und die Gewaltfrage beherrscht dann die Kampflandschaft der amerikanischen Popversion Roman Dogs. Hören Sie nun Der Horatier und Roman Dogs von Heiner Goebbels, eine Koproduktion des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk aus den Jahren 1993 und 94. Dann bestimmte das Volk Tullus Hostilius zum König. Er glaubte, die Bürgerschaft verkümmere im Frieden. Daher suchte er überall nach einem Anlass zum Krieg. Der Horatia und Roman Dogs. Hörstücke von Heiner Goebbels. Nach Texten von Titus Livius, Pierre Corneille, William Faulkner und Heiner Müller. Der Zufall wollte es, dass römische Landleute im Gebiet von Alba und albanische auf römischem Boden sich gegenseitig Vieh wegtrieben. Beide Seiten schickten fast gleichzeitig Gesandte, um Wiedergutmachung zu fordern. Auf beiden Seiten bereitete man sich mit aller Energie vor auf den Krieg, einen Bürgerkrieg sozusagen, ja fast einen Krieg zwischen Vätern und Söhnen. Denn beide waren Nachkommen der Trojaner. Der Ausgang des Krieges machte die Auseinandersetzung jedoch weniger schmerzlich. Denn es kam zu keiner Schlacht und nur die Häuser der einen Stadt wurden niedergerissen, dann aber beide Völker zu einem verschmolzen. Zufällig waren damals in beiden Heeren Drillingsbrüder, die nicht nur etwa gleich alt, sondern auch gleich stark waren. Die Könige verhandelten mit den Drillingsbrüdern, dass sie mit dem Schwert kämpften, jeder für seine Vaterstadt. Es steht ziemlich fest, dass es die Horatier und die Curiatier waren, und wohl keine andere Geschichte aus der alten Zeit ist bekannter. Der Horatia. Zwischen der Stadt Rom und der Stadt Alba war ein Streit um Herrschaft. Tra la città di Roma e la città di Alba c'era contesa per l'egemonia. Ma i capi uscirono dai ranghi. Qua? E dissero tra loro: la guerra indebolisce il vincitore e il vinto. Gettiamo i dadi per scegliere un uomo che combatta per la nostra città contro uno per la vostra. La sorte sceglie come campione di Roma un Orazio e per Alba un Curiazio. Qua? Il Curiazio era fidanzato con la sorella dell'Orazio. Gegen die Streitenden standen in Waffen die Etrusker, mächtig. Ihren Streit auszumachen vor dem erwarteten Angriff, stellten sich gegeneinander in Schlachtordnung, die gemeinsam bedrohten. Die Heerführer traten jeder vor sein Heer und sagten einer dem anderen: weil die Schlacht schwächt, Sieger und Besiegte, lasst uns das loswerfen, damit ein Mann kämpfe für unsere Stadt, gegen einen Mann kämpfend für eure Stadt, aufsparend die anderen für den gemeinsamen Feind. E all'uno e all'altro Gli eserciti chiesero. Él está enamorado de tu hermana. ¿Qua? ¿Debemos echar otra vez el destino a suerte? E all'uno e all'altro gli eserciti chiesero. Tú estás enamorado de su hermana. ¿Debemos echar otra vez el destino a suerte? ¿Qua? ¿Le manque de foi vous semble pardonnable? Quoiqu'à peine à mes maux je puisse résister, j'aime mieux les souffrir que de les mériter. Ma l'Orazio e il Curiazio risposero no. Qua? So that one man shall fight for our city against one who fights from a city of yours? Que faisons-nous, Romain? Dit-il. Et quel démon nous fait venir aux mains? Souffrons que la raison éclaire enfin nos âmes. Nous sommes vos voisins, nos filles sont vos femmes. Et l'hymen nous a joints par tant et tant de nœuds qu'il est peu de nos fils qui ne soient vos neveux. Nous sommes qu'un sang et qu'un peuple en deux villes. Pourquoi vous déchirez par des guerres civiles? Où la mort des vaincus affaiblit les vainqueurs et le plus beau triomphe est arrosé de pleurs. Nos ennemis communs attendent avec toi qu'un des partis des fées leur donne l'autre en proie. Und die Heere schlugen die Schwerter gegen die Schilde zum Zeichen der Zustimmung und die Lose wurden geworfen. Die Lose bestimmten zu kämpfen für Rom einen Horatio, für Alba einen Curiatio. Lassé, demi-rompu, vainqueur, mais pour tout fruit dénué d'un secours, par lui-même détruit. Ils ont assez longtemps joui de beaux divorces. Contre eux, dorénavant, joignons toutes nos forces. Et noyons dans l'oubli ces petits différends que de si bons guerriers font de mauvais parents. Que si l'ambition de commander aux autres fait marcher aujourd'hui vos troupes et les nôtres, pourvu qu'à moins de sang nous voulions l'apaiser, elle nous unira, loin de nous diviser. Nommons les combattants pour la cause commune, que chaque peuple au sien attache sa fortune. Der Curiatier war verlobt der Schwester des Horatiers. Und der Horatier und der Curiatier wurden gefragt, jeder von seinem Heer. Er ist verlobt deiner Schwester. Du bist verlobt seiner Schwester. Soll das Los geworfen werden noch einmal? Und der Horatier und der Curiatier sagten nein. Et suivant ce que Dieu ordonnera le sort, que le faible parti prenne loi du plus fort. Mais sans indignité, pour les guerriers si braves qu'ils deviennent sujets, sans devenir esclaves, sans honte, sans tribu et sans autre rigueur, que de suivre en tout Dieu les drapeaux du vainqueur. Ainsi, nos deux États ne feront qu'un empire. That before they fought, it was well that they should confer together. Sort appela à combattre, pour Rome un Horace, pour Albe un Curias. Le Curias était fiancé à la sœur d'Horace. Approuvez ma faiblesse et souffrez ma douleur. Elle n'est que trop juste en un si grand malheur. Si près de voir sur soi fondre de tels orages, l'ébranlement sied bien au plus ferme courage. Et l'esprit le plus mal et le moins abattu ne saurait sans désordre. Et Horace et le Curias furent interrogés chacun par son armée. Il est fiancé à ta sœur, tu es fiancé à sa sœur. Doit-on tirer au sort encore une fois? Et Horace et le Curias dirent non. Quoique le mien s'étonne si rude aux alarmes, le trouble de mon corps ne me Fuck. commander a ses pleurs en cette extrémité. C'est mon trait pour le sexe. Assez. Die Lose bestimmten zu kämpfen für Rom einen Horatier, für Alba einen Curiatier. Der Curiatier war verlobter Schwester des Horatiers. Et perdez-vous encore le temps avec des femmes. Und der Horatier und der Curiatier wurden gefragt, jeder von seinem Heer. Er ist verlobt deiner Schwester, du bist verlobt seiner Schwester. Soll das Los geworfen werden noch einmal? Und der Horatier und der Curiatier sagten nein. Le zèle du pays vous défend de tels soins. Vous feriez peu pour lui, si vous vous étiez moins. Il lui faut, et sans haine, immoler un beau frère. Ne différez donc plus ce que vous devez faire. Commencez par sa sœur à répandre son sang. Commencez par sa femme à lui percer le flanc. Commencez! Commencez par Sabine à faire de vos vires un digne sacrifice à vos chères patries. Commencez, commencez! Vous êtes ennemis en ce combat fameux. Vous d'Albe, vous de Rome, et moi de toutes deux. Soll das Los geworfen werden noch einmal? Me réservez-vous à voir une victoire? Ou pour honte appareil d'une pompeuse gloire? Je verrai les lauriers d'un frère ou d'un mari fumer encore d'un sang que j'aurais tant chéri? Pourrais-je entre vous deux régler alors mon âme, satisfaire aux devoirs et de sœur et de femme? Embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu. Allez, vos frères vous attendent. Ne pensez qu'aux devoirs que vos pays demandent. Oh, n'attendrissez point ici mes sentiments. Pour vous encourager, ma voix manque de termes. Mon cœur ne forme point de pensées assez fermes. Moi-même, en cet adieu, j'ai les larmes aux yeux. Faites votre devoir et laissez faire aux dieux. Seul pour lutter, seul avec mon courage, et Rome me regarde, Rome. Und der Horatier und der Curiatier sagten nein. Leur amour important viendrait avec éclat, pas des cris et des pleurs, troubler notre combat. Et ce qu'elles nous sont ferait qu'avec justice, on nous imputerait ce mauvais artifice. Non, non, avant ce coup, Sabine aura vécu. Ma mort le préviendra, de qui que je l'obtienne. Le refus de vos mains condamne la mienne. Fût donc qui vous retient. Allez, cœurs inhumains. Et mon offense. Vous n'élèverez point vos qui combats de je cherchais ma telle vengeance. Que ce corps, au milieu, n'arrête que vos épées. Que t'as fait mon honneur. Commencez, commencez. Et par quel droit malgré viens-tu malgré vos refus, il faudra que leur avec toute ta force, attaquer ma vertu. Se fasse jour ici, se fasse jour ici, pour aller jusqu'à sie kämpften zwischen den Schlachtreihen und der Horatier verwundete den Curiatier Und der Kuriatier sagte mit schwindender Stimme: Schone den Besiegten. Ich bin deiner Schwester verlobt. Ils combattirent entre les rangs des armées. Et Horace blessa le Curias. Et le Curias dit d'une voix s'évanouissant: Épargne le vaincu. Je suis fiancé à ta sœur. Et Horace s'écria: Mon épousée s'appelle Rome. Et Horace planta son glaive dans la gorge du Curias. Et le sang tomba sur le sol. Et le sang tomba sur le sol. Et le sang tomba sur le sol. Y el curiacio dijo con voz desvanecida: Respeta al vencido, yo estoy prometido con tu hermana. Y el Horacio gritando: Mi novia se llama Roma. Y el Horacio clavó al curiacio su espada en el cuello y la sangre se derramó por el suelo. Lorsque dans Rome rentra Horace sur les boucliers de la troupe intacte, avec sur l'épaule la tunique du curiace qu'il avait tué, à la ceinture le glaive trophée, à la main le sien ensanglanté, vinrent à sa rencontre à la porte de l'Est d'un pas rapide sa sœur, et derrière elle, son vieux père, lentement. Et le vainqueur sauta les boucliers sous les acclamations du peuple pour recevoir l'accolade de sa sœur. Und der Horatier verwundete den Kuriatier, und der Kuriatier sagte mit schwindender Stimme: Schone den Besiegten, ich bin deiner Schwester verlobt. Und der Horatier schrie: Meine Braut heißt Rom. Und der Horatier stieß dem Kuriatier sein Schwert in den Hals, dass das Blut auf die Erde fiel. Ma fille, il n'est plus temps d'en répandre les pleurs. Il s'y est mal d'en verser où on voit tant d'honneur. On pleure injustement des pertes domestiques quand on en voit sortir des victoires publiques. Rome triomphe d'Albe. Et c'est assez pour nous. Tous nos maux à ce prix doivent nous être doux. En la mort d'un amant, vous ne perdez qu'un homme dont la perte est aisée à réparer en Rome. Als nach Rom heimkehrte der Horatier, auf den Schilden der unverwundeten Mannschaft, über die Schulter geworfen das Schlachtkleid des Kuriatiers, den er getötet hatte. Am Gürtel das Beuteschwert, in Händen das blutige eigene, kam ihm entgegen am östlichen Stadttor mit schnellem Schritt seine Schwester und hinter ihr sein alter Vater, langsam. Und der Sieger sprang von den Schilden, im Jubel des Volkes, entgegenzunehmen die Umarmung der Schwester. Aber die Schwester erkannte das blutige Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, und schrie und löste ihr Haar auf. Und der Horatier schalt die trauernde Schwester: Was schreist du und lösest dein Haar auf? Rom hat gesiegt, vor dir steht der Sieger. Und die Schwester küsste das blutige Schlachtkleid und schrie: Rom, gib mir wieder, was in diesem Kleid war. Und der Horatier, im Arm noch den Schwertschwung, mit dem er getötet hatte den Kuriatier, um den seine Schwester weinte jetzt, stieß das Schwert, auf dem das Blut des Beweinten noch nicht getrocknet war, in die Brust der Weinenden, dass das Blut auf die Erde fiel. Er sagte: Geh zu ihm, den du mehr liebst als Rom. Das jeder Römerin, die den Feind betrauert. Und er zeigte das zweimal blutige Schwert allen Römern und der Jubel verstummte. Nur aus den hinteren Reihen der zuschauenden Menge hörte man noch Heil rufen. Dort war noch nicht bemerkt worden das Schreckliche. Als im Schweigen des Volks der Vater angekommen war bei seinen Kindern, hatte er nur noch ein Kind. Er sagte: Du hast deine Schwester getötet. Und der Horatier verbarg das zweimal blutige Schwert nicht. Und der Vater des Horatiers sah das zweimal blutige Schwert an und sagte: Du hast gesiegt. Rom herrscht über Alba. Er beweinte die Tochter verdeckten Gesichts, breitete auf ihre Wunde das Schlachtkleid, Werk ihrer Hände, blutig vom gleichen Schwert und umarmte den Sieger. Zu den Horatiern jetzt traten die Liktoren, trennten mit Rutenbündel und Beil die Umarmung, nahmen das Beuteschwert vom Gürtel dem Sieger und dem Mörder aus der Hand das zweifach blutige eigene. Und von den Römern einer rief: Er hat gesiegt. Rom herrscht über Alba. Und von den Römern ein anderer entgegnete: Er hat seine Schwester getötet. Und die Römer riefen gegeneinander: Ehrt den Sieger, richtet den Mörder. Und Römer nahmen das Schwert gegen Römer im Streit, ob als Sieger geehrt werden sollte oder gerichtet werden als Mörder der Horatier. Et Horace était entre le laurier et la hache. Die Liktoren trennten die Streitenden mit Rutenbündel und Beil und beriefen das Volk in die Versammlung. Und das Volk bestimmte aus seiner Mitte zwei, recht zu sprechen über den Horatier, und gab dem einen in die Hand den Lorbeer für den Sieger und dem anderen das Richtbeil, dem Mörder bestimmt. Und der Horatier stand zwischen Lorbeer und Beil. 147. Und der Lorbeerträger sagte: Il suo merito estingue la colpa. Sein Verdienst löscht seine Schuld. 149. Und der Beilträger sagte: La sua colpa estingue il merito. Seine Schuld löscht sein Verdienst. 151. Und der Lorbeerträger fragte: Si può processare un vincitore? Soll der Sieger gerichtet werden? 153. Und der Beilträger fragte: Si può acclamare un assassino? Soll der Mörder geehrt werden? 155. Und der Lorbeerträger sagte: Chi processa l'assassino, processa il vincitore. Wenn der Mörder gerichtet wird, wird der Sieger gerichtet. Quoi? On envoie un vainqueur au supplice? 158. Und der Beilträger sagte: Chi acclama il vincitore, acclama l'assassino. Wenn der Sieger geehrt wird, wird der Mörder geehrt. 163. Und der Lorbeerträger und der Beilträger fragten: Se una cosa potesse essere fatta senza l'altra che l'avrebbe disfatta. solo indivisibile. Wenn das eine nicht getan werden kann ohne das andere, das es ungetan macht, weil der Sieger Mörder und der Mörder Sieger sind ein Mann, unteilbar. Se non facciamo niente, né all'uno né all'altro, in modo che non ci sia. Sollen wir also von beiden keines tun? Una vittoria, ma nessun vincitore. Sodass da ein Sieg ist, aber kein Sieger. Un assassino, ma nessun assassino. Sodass da ein Mord ist, aber kein Mörder, sondern der Sieger, Mörder heißt niemand. Voilà le vainqueur. Son nom, Horace. Voilà l'assassin. Son nom, Horace. À chacun son dû. Au vainqueur, le laurier. À l'assassin, la hache. Et Horace fut couronné avec le laurier. Et le porteur du laurier brandit son glaive, bras tendu, et honora le vainqueur. Et les Romains aussi brandirent chacun leur glaive. Et mon corps, accablé de mille déplaisirs, cherche la solitude à cacher ses soupirs. Et le porteur de la hache arracha à l'assassin le laurier de la tempe, par lequel le vainqueur avait été couronné, et jeta à Horace sur la tête l'étoffe aux couleurs de la nuit. Pick it up. Esto se le ha de cortar la lengua. Oh, all right. Simple. Keep your nose out. I'll pay it, my dog. No. I'll buy him two funerals. Voilà. Put the son of a bitch in a coffin. Let's have two funerals. La louange est due au lieu du châtiment, quand la vertu produit ce premier. Und das Volk antwortete mit einer Stimme, aber der Vater des Horatius schwieg. Da ist der Sieger, sein Name Horatius. Da ist der Mörder, sein Name Horatius. Viele Männer sind in einem Mann. Einer hat gesiegt für Rom im Schwertkampf. Ein anderer hat seine Schwester getötet, ohne Notwendigkeit. Jedem das Seine. Dem Sieger den Lorbeer, dem Mörder das Beil. Und der Horatier wurde gekrönt mit dem Lorbeer, und der Lorbeerträger hielt sein Schwert hoch mit gestrecktem Arm und ehrte den Sieger. Und die Liktoren legten aus der Hand Rutenbündel und Beil und hoben das Schwert auf, das zweimal blutige mit verschiedenem Blut, das im Staub lag, und reichten es dem Sieger. Und der Horatier mit gekrönter Schläfe hielt sein Schwert hoch, sodass für alle sichtbar war das zweimal blutige mit verschiedenem Blut. Und der Beilträger legte das Beil aus der Hand, und die Römer alle hielten jeder sein Schwert hoch, drei Herzschläge lang, mit gestrecktem Arm, und ehrten den Sieger. Und die Liktoren steckten ihre Schwerter in den Gürtel wieder, nahmen das Schwert des Siegers aus der Hand dem Mörder und warfen es in den vorigen Staub. Und der Beilträger riss dem Mörder von der Schläfe den Lorbeer, mit dem der Sieger gekrönt worden war, und gab ihn wieder in die Hand dem Lorbeerträger und warf dem Horatia über den Kopf das Tuch in der Farbe der Nacht, in die zu gehen er verurteilt war, weil er einen Menschen getötet hatte ohne Notwendigkeit. Und die Römer alle steckten jeder sein Schwert in die Scheide, sodass die Schneiden alle bedeckt waren, damit nicht teilhatten die Waffen, mit denen der Sieger geehrt worden war, an der Richtung des Mörders. Und der Vater des Horatius sagte: Dieser ist mein Letztes, tötet mich für ihn. Und das Volk antwortete mit einer Stimme: Kein Mann ist ein anderer Mann. Und der Horatia wurde gerichtet mit dem Beil, dass das Blut auf die Erde fiel, und der Lorbeerträger, in der Hand wieder den Lorbeer des Siegers, zerrauft jetzt, weil von der Schläfe gerissen, dem Mörder, fragte das Volk: Was soll geschehen mit dem Leichnam des Siegers? Und das Volk antwortete mit einer Stimme: Der Leichnam des Siegers soll aufgebahrt werden auf den Schilden der Mannschaft, heil durch sein Schwert. Und sie fügten zusammen ungefähr das natürlich nicht mehr Vereinbare, den Kopf des Mörders und den Leib des Mörders, getrennt voneinander mit dem Richtbeil, blutig aus eigenem Beide, zum Leichnam des Siegers, auf den Schilden der Mannschaft, heil durch sein Schwert. Nicht achtend sein Blut, das über die Schilde floss, nicht achtend sein Blut auf den Händen, und drückten ihm auf die Schläfe den zerrauften Lorbeer und steckten in die Hand mit den gekrümmten Fingern vom letzten Krampf sein staubig-blutiges Schwert ihm und kreuzten über ihm die nackten Schwerter, andeutend, dass nichts versehren solle den Leichnam des Horatius, der gesiegt hatte für Rom. Nicht Regen noch Zeit, nicht Schnee noch Vergessen, und betrauerten ihn mit verdecktem Gesicht. Und der Beilträger, in Händen wieder das Richtbeil, auf dem das Blut des Siegers noch nicht getrocknet war, fragte das Volk: Was soll geschehen mit dem Leichnam des Mörders? Und das Volk antwortete mit einer Stimme, aber der letzte Horatia schwieg: Der Leichnam des Mörders soll vor die Hunde geworfen werden, damit sie ihn zerreißen, also dass nichts bleibt von ihm, der einen Menschen getötet hat ohne Notwendigkeit. Und der letzte Horatia, im Gesicht zweifach die Tränenspur, sagte: Der Sieger ist tot, der nicht zu Vergessende, solange Rom über Alba herrschen wird. Vergesst den Mörder, wie ich ihn vergessen habe, der Erste im Verlust. Und von den Römern einer antwortete ihm: Länger als Rom über Alba herrschen wird, wird nicht zu vergessen sein Rom und das Beispiel, das es gegeben hat oder nicht gegeben. Abwägend mit der Waage des Händlers gegeneinander oder reinlich scheidend Schuld und Verdienst des unteilbaren Täters verschiedener Taten, fürchtend die unreine Wahrheit oder nicht fürchtend. Und das halbe Beispiel ist kein Beispiel. Was nicht getan wird ganz bis zum wirklichen Ende, kehrt ins Nichts am Zügel der Zeit im Krebsgang. Und der Lorbeer wurde dem Sieger abgenommen, und von den Römern einer verneigte sich vor dem Leichnam und sagte: Gestatte, dass wir aus der Hand brechen, Sieger, dir nicht mehr empfindendem, das Schwert, das gebraucht wird. Und von den Römern ein anderer spie auf den Leichnam und sagte: Mörder, gib das Schwert heraus. Und das Schwert wurde ihm aus der Hand gebrochen, nämlich seine Hand mit der Totenstarre hatte sich geschlossen um den Schwertknauf, sodass die Finger gebrochen werden mussten dem Horatia, damit er das Schwert herausgab mit dem er getötet hatte für Rom und einmal nicht für Rom, das Blutige einmal zu viel, damit gebraucht werden konnte von anderen besser, was gut gebraucht hatte er und einmal nicht gut. Und der Leichnam des Mörders, entzweit vom Richtbein, wurde vor die Hunde geworfen, damit sie ganz ihn zerrissen, sodass nichts bleibe von ihm, der einen Menschen getötet hatte ohne Notwendigkeit oder so viel wie nichts. Und von den Römern einer fragte die anderen: Wie soll der Horatier genannt werden der Nachwelt? Und das Volk antwortete mit einer Stimme: Er soll genannt werden der Sieger über Alba. Er soll genannt werden der Mörder seiner Schwester. Mit einem Atem sein Verdienst und seine Schuld. Und wer seine Schuld nennt und nennt sein Verdienst nicht, der soll mit den Hunden wohnen als ein Hund. Und wer sein Verdienst nennt und nennt seine Schuld nicht, der soll auch mit den Hunden wohnen. Wer aber seine Schuld nennt zu einer Zeit und nennt sein Verdienst zu anderer Zeit, redend aus einem Mund zu verschiedener Zeit anders oder für verschiedene Ohren anders, dem soll die Zunge ausgerissen werden. Nämlich die Worte müssen rein bleiben, denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden. Aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar, kenntlich machend die Dinge oder unkenntlich. Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche. Et l'un d'entre les Romains interrogea les autres: Comment Horace doit-il être nommé à la postérité? Il doit être nommé vainqueur d'Alpes. Il doit être nommé assassin de sa sœur. So stellten sie auf, nicht fürchtend die unreine Wahrheit. D'un seul souffle, son mérite et sa faute. Et qui nomme sa faute et ne nomme pas son mérite, qu'il vive comme un chien. In Erwartung des Feinds ein vorläufiges Beispiel reinlicher Scheidung. Et qui nomme son mérite et ne nomme pas sa faute, qu'il vive aussi parmi les chiens. Nicht verbergend den Rest, der nicht aufging im unaufhaltbaren Wandel. Et qui nomme sa faute en un temps et nomme son mérite en un autre temps, d'une même bouche parlant autrement. En des temps différents, ou bien parlant autrement pour des oreilles différentes, que la langue lui soit arrachée. Und gingen jeder an seine Arbeit wieder. Car il faut que les paroles restent pures. Car un glaive peut être brisé, un homme aussi peut être brisé. Mais les paroles tombent dans le mouvement du monde irrattrapable. Im Griff neben Pflug, Hammer, Ahle, Schreibgriffel, das Schwert. Rendant les choses connaissables ou méconnaissables. Mortel est à l'homme ce qui est méconnaissable.